Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Kennen Sie die Homogenität des Raumes? Ne? Es gibt ein paar ganz wirklich wichtige Naturgesetze. Da gibt es die Homogenität der Zeit. Dass also die Zeit sozusagen nicht mal also in abgehackten Stücken da ist, sondern dass sie immer gleichmäßig fließt, wenn sie fließt. Und es gibt die Homogenität des Raumes. Die Homogenität der Zeit garantiert die Energieerhaltung. Mit anderen Worten, ich kann in der Zeit vorwärts und rückwärts laufen, dann müsste ein Prozess, wenn keine Energie verloren gegangen ist, einfach mich komplett wieder zurücklaufen lassen. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Also wenn eine Tasse vom Tisch fällt, dann ist sie kaputt und sie springt auch nicht von alleine wieder auf den Tisch drauf und setzt sich zusammen. Aber im Prinzip, in einer idealen Welt, würde die Homogenität der Zeit die Energieerhaltung garantieren. Also vorwärts und rückwärts ist gleichmäßig und immer richtig. Die Homogenität des Raumes garantiert die Impulserhaltung. Der Impuls ist nun nicht so eine Zahl wie die Temperatur, hier ist ein bisschen wärmer, da ist ein bisschen kälter und so weiter, sondern der Impuls ist eine gerichtete Größe. Der Impuls ist das Produkt von Masse und Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist eine gerichtete Größe. Also, das ist ein sogenannter Vektor. Der Impuls ist also eine gerichtete Größe. Und wenn die Homogenität des Raumes erfüllt ist, dann ist es egal, was passiert, dann muss der Impuls im System erhalten bleiben. Das heißt mit anderen Worten, wenn also aus einer Rakete hinten was rausschießt, Masse des Treibstoffs mal Geschwindigkeit des Treibstoffs, dann muss die Rakete, Masse der Rakete mal Geschwindigkeit der Rakete in die andere Richtung gehen. Das nennt man Impulserhaltung. Ja? Also wenn das so geht, dann muss die andere dahin. Und schon sind wir mitten im Problem, wie kommen wir hier weg unter der Maßgabe, dass wir ja den Impuls erhalten müssen. Also hier weg heißt vor allen Dingen von der Erde weg. Wie kann man im Weltraum reisen? Wie kann man große, wirklich große Distanzen überbrücken, wo man doch immer wieder unter diesen Naturgesetzlichkeiten hängt? Ich habe mich ja da schon oft darüber ausgelassen, was geht und was geht nicht. Und heute will ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen von einer Methode, die geht. Die also nicht gegen Naturgesetze verstößt und mit der wir möglicherweise tatsächlich irgendwann mal zu den Sternen reisen können. Allerdings, man muss ziemlich viel Energie aufwenden. Also, es geht um Licht. Und es geht darum, ob man segeln kann mit Hilfe von Licht. Wie kann man auf Licht segeln? Also Licht ist ein ganz besonderer Saft, hätte ich fast gesagt. Ja? Nein, ist es natürlich nicht. Licht ist kein Saft, Licht ist keine Materie, sondern Licht ist was? Licht ist Energie. Licht ist mal eine Welle und mal ein Teilchen. Das brauchen wir alles momentan nicht. Das Einzige, was wir brauchen momentan, ist, dass wenn Licht auf Materie stößt, dann übt es einen Druck aus. Und diesen Druck, den kann man verwenden, um zum Beispiel ein Raumschiff innerhalb des Sonnensystems zu beschleunigen. Machen wir es doch mal. Fangen wir ganz von vorne an. Ne? Also wir wollen irgendwo hinfliegen, wir müssen also eine gewisse Geschwindigkeit erreichen und das Ganze funktioniert mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes. Hinten muss es rauskommen, damit es vorne weitergeht. Und übrigens, dazu braucht man nichts, woran man sich abstößt. Es gibt immer wieder mal so Fragen, ja woran stoßen sich denn die Raketen im Weltall ab? Da gibt es doch gar keine Materie. In der Tat, es gibt keine, also so gut wie keine. Die Dichte im interstellaren Raum ist ja relativ gering, also ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Das braucht es auch nicht, sondern das Einzige, was es braucht, ist Geschwindigkeit in die eine Richtung, ja, Treibstoff in die eine Richtung raus, dann bewegt sich die Rakete in die andere Richtung raus. Und so hat man zum Beispiel überlegt, man könnte ja vielleicht mit besonders intensivem Licht, also mit so einem sogenannten Laser, ja, also sehr, sehr intensiven Lichtstrahl, könnte man sich zum Beispiel ersparen, dass man an Bord einer Rakete eine Energiefreisetzungsmaschine, mit anderen Worten einen Reaktor haben muss, um gewisse Treibstoffe zu zünden, wie zum Beispiel Materie, Antimaterie zu erzeugen oder einen richtigen Ionenstrahl hinten aus der Rakete rauszuschießen. Man könnte ja mit Hilfe dieses Laserstrahls die Energie, die man an Bord braucht, praktisch von der Erde aus zu dem Raumschiff bringen und dort könnte man dann die entsprechenden Detonationen zum Beispiel verursachen. Das wäre also in gewisser Weise der Energieübertrag mit Hilfe von Licht in ein Raumschiff hinein. Das ist natürlich saumäßig schwierig, weil so ein Laserstrahl, der muss ja punktgenau in der Rakete gelandet werden, also wenn man das mal so sagen will, also der muss genau dahin kommen, wo dann in der Rakete tatsächlich das Licht auch gebraucht wird, damit zum Beispiel ein Fusionsreaktor, ein Kernverschmelzungsreaktor oder Materie-Antimaterie-Zeug, das ist fast unmöglich, denn dieser Lichtstrahl, der geht ja immer weiter und weiter auf und man möchte aber möglichst viel Intensität in der Rakete haben, das kann man also vergessen. Das wird nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Oh. Aber was vielleicht funktioniert, Das ist eine ganz andere Verwendung von Laserstrahlen, weil der Laserstrahl, Sie können es richtig vor sich sehen, ja, also vor mir sehen, stellen Sie sich mal so einen richtigen Strahl vor, einen richtig intensiven Lichtstrahl, der hat ja eine ganz klare Richtung, ja, nämlich nach vorne. Licht geht ja immer nach vorne, nie nach innen, also immer nach vorne. Also in dem Fall dann wirklich von der Erde zum Beispiel zum Raumschiff. Und wenn es auf diesem Raumschiff ein großes Lichtsegel gäbe, also eine Aluminiumfolie zum Beispiel, eine große, dann würde ja eine reflektierende Aluminiumfolie, da gibt es einen ganz interessanten Effekt, das Licht trifft auf diese Aluminiumfolie auf, beschleunigt diese Folie, wird auch von, ja, dann wieder reflektiert und überträgt auf diese Art und Weise, jetzt, das ist das Irre, Impulserhaltungssatz, erinnern Sie sich noch, das Doppelte des Impulses dieses Laserstrahls. Das ist natürlich toll. Das ist irre. Das ist eine fantastische Maschine, ja, aber Sie können sich schon vorstellen, woran es hapern wird, die Entfernungen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollten einen intensiven Laserstrahl dazu verwenden, ein Raumschiff zu beschleunigen. Das bedeutet natürlich, gezwungenermaßen, wenn das Raumschiff groß ist, Sie wollen ja ein paar Leute irgendwo hinbringen, dann bauen Sie einen enormen Druck, der da auf dieses Lichtsegel gebracht werden muss, damit das Lichtsegel seinerseits wieder das Raumschiff sozusagen mitnimmt. Ein enormer Druck heißt eine enorme Intensität. Und Sie kriegen in diesem Universum ja nichts geschenkt, gar nichts. Wenn Sie im Weltraum verreisen wollen, dann müssen Sie entweder ja, das Zeug einsammeln, was nicht funktioniert in Treibstoff, weil es im interstellaren Medium viel zu wenig Materie gibt. Können wir mal eine andere Sendung drüber machen, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen, weil die Konzepte, die da erdacht worden sind, sind so irrsinnig, muss ich jetzt wegtun. Moment, wir sind bei Licht. Oder ja, man schickt also den Antrieb quasi mit Hilfe von Licht hinterher und schiebt das Raumschiff langsam weg. Aber das Problem ist tatsächlich, dass natürlich ein schweres Raumschiff braucht einen enormen Druck. Man kann so Rechnungen anstellen und dann kriegt man zum Beispiel raus, wenn man etwas tatsächlich beschleunigen will, dann braucht man für Monate den gesamten Energiebedarf, den die Erde momentan hat, einfach nur konzentriert in diesem Laserstrahl. Das wird also bei internationalen Konferenzen wahrscheinlich niemals durchzusetzen sein. Da muss man sich was ganz anderes überlegen. Und es ist natürlich so, man hat sich schon was ganz anderes überlegt. Es gibt eine fantastische Lichtquelle. Ja. Und die strahlt schön gerichtet. Wunderbar. Die Sonne. Wunderbar. Also, nehmen wir an, also das heißt, wir nehmen ja nicht an, wir wissen es ja, die Sonne ist im Mittelpunkt unseres Sonnensystems, beziehungsweise in einem der wichtigsten Punkte. Sie strahlt radial nach außen weg. Und wir wollen ja nicht zur Sonne hin, sondern wir wollen von der Sonne weg, also zum Beispiel zum Jupiter fliegen oder vielleicht sogar zu anderen Sternen fliegen. Die sind ja auch per Definition außerhalb des Sonnensystems. Das klingt jetzt so trivial, ich wollte es aber mal erwähnen, ja. Die Distanzen sind sehr groß. Das Dumme ist, die Sonne ist zwar ein Dauerlieferant an Photonen und damit auch an Photonendruck, also Photonen, die Lichtteilchen. Man könnte also tatsächlich auf dem Licht dann langsam segeln. Ja. Aber es gibt auch hier natürlich gewisse Naturgesetzlichkeiten, die die Sache schwierig machen. Nämlich, dass die Leuchtstärke mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt. Das hat was damit zu tun, Kugeln, ne? Sie können, ja, die Oberfläche einer Kugel ist 4 pi r Quadrat, wenn der Radius r der Kugel ist, also wenn die Kugel immer größer wird, dann haben wir immer weniger und weniger und weniger Photonen. Aber im Prinzip sind immer Photonen da, ne? Und man könnte sich ja zum Beispiel überlegen, wir bringen ein Raumschiff, und dann, da wird es nämlich jetzt interessant, wir bringen ein Raumschiff so nah an die Sonne ran, dass das Raumschiff quasi mit dem Photonendruck ganz nah an der Sonne wirklich davon geblasen wird. Ne? Ja, da stellen sich die Frage natürlich, werden Sie vielleicht schon im Hinterkopf haben, wie kommt man denn zur Sonne hin? Wie können wir denn Richtungen ändern, wenn wir ständig gegen, ne, die Strahlung drückt doch weg? Das Tolle ist, man kann durch die Veränderung des Lichtsegels, und zwar in Richtung der ankommenden Photonen, ja, bewegt man sich auf die Lichtquelle zu. Das ist jetzt ein bisschen schwierig in so einer Sendung darzustellen, aber wenn Sie das mal probieren, ja, also wie der Photonendruck tatsächlich wirkt, wenn ich das Lichtsegel langsam neige, ja, und zwar in Richtung der Photonenrichtung neige, dann bewegt sich das Segel tatsächlich in Richtung der Photonenquelle. Das heißt, man ist in der Lage, wäre in der Lage zu navigieren, ja, und man hätte eine Photonenquelle, die ist ja immer da, und dann könnte es gelingen, ganz, ganz, ganz gemütlich, also es ist wirklich eine sehr gemütliche Beschleunigungsmöglichkeit, sich langsam, aber sicher von dem Stern wegzubewegen, von dem man weg will. Also auf diese Art und Weise könnte man, wenn man also riesengroße Segel hat, richtig große Aluminiumsegel, die durch entsprechende Stützen natürlich stabilisiert werden, könnte man tatsächlich, das ist ausgerechnet worden, das sieht sehr gut aus, könnte man tatsächlich auf Licht von der Sonne wegsegeln bis hin zum nächsten Stern. Möglicherweise sogar noch viel weiter. Das Problem ist natürlich jetzt Folgendes. Sie merken schon meine Verlegenheit. Jetzt habe ich Ihnen so viel versprochen. Es gibt ein paar kleinere Probleme. Da gibt es zum Beispiel das Problem, dass die Sonne ja nicht nur die Strahlung abgibt, sondern da gibt es zum Beispiel auch den Sonnenwind. Der Sonnenwind ist ein sehr schneller Wind, also viel langsamer natürlich als Licht. Licht ist ja 300.000 Kilometer pro Sekunde. Der Sonnenwind hat nur ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Aber in dem Sonnenwind sind geladene Teilchen drin. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben also so eine kilometergroße, riesen, also mehrere Quadratkilometer große Aluminiumschicht, so einen großen Aluminiumspiegel, der da im Sonnenwind steht. Können Sie sich richtig vorstellen, ja, der Captain an Bord dieses Sonnenraumschiffes, dieses Lichtseglers, der also versucht, da wegzukommen. Jetzt kommt es zu einem Sturm. Die Sonne hat ja Sturm, ist aktiv. Und dann kommen auf einmal mehr Elektronen dahin. Ja, was passiert denn da jetzt? Ich meine, die Teilchen, die geladenen Teilchen, die fangen an, diesen Schirm aufzuladen. Da gibt es also elektrische Entladungen. Das kann dazu führen, dass das ganze Material sich völlig anders verhält, als es eigentlich soll. Ja? Weil nämlich dadurch, dass es elektrisch geladen wird, der Sonnenwind aus geladenen Teilchen besteht, dann kann zum Beispiel dieses Segel ja aus der Richtung herausgezogen werden. Warum? Naja, ist doch klar. Weil zwischen geladenen Teilchen Kräfte wirken. Ja? Dann kann es passieren, dass so ein geladenes Segel praktisch aus dem, der, durch den Sturm, also das ist, man muss es wirklich vorstellen, das ist genauso wie, wenn man segelt, also ein richtiger Sturm, dann ist es ja am besten, man holt das Segel runter, weil da könnte ja der Mast brechen. Und genau das kann auch passieren, wenn man also solche riesengroßen Flächen im Sonnenwind hat und der Sonnenwind auf einmal richtig bläst, ja? Aber eben in diesem Fall elektrisch, dann wird das ganze Segel verzerrt. Das würde natürlich sofort dazu führen, dass das Raumschiff sonst wohin fliegt, aber nicht mehr dahin, wo es hin will. Ganz abgesehen davon ist natürlich ein großes Problem, also neben diesen elektrischen Problemen, die es da draußen gibt, ist natürlich ein großes Problem, dass um Gottes Willen jetzt da keine Staubteilchen oder sowas durchschlagen dürfen. Und die gibt es ja auch da draußen. Ja? Gibt ja nicht nur den Sonnenwind und das Sonnenlicht, sondern es gibt auch jede Menge Staubteilchen. Stellen Sie sich mal vor, man hat ein Raumschiff von der Größe, sagen wir hier von dem Studio, so ja, 10 mal 10 Meter, irgendwie, so groß ist das Studio. Ja, also, was nehmen wir für ein Raumschiff, wo wir 6 Leute unterbringen wollen? Das muss schon ein ganz ordentlich großes Raumschiff sein. Die wollen sich ja mal in ihre Kabinen verziehen. Das heißt, wir haben ein großes Raumschiff und wir hätten ein riesengroßes Segel. Ja. Das ist ja eine gewaltige Einheit, die in irgendeiner Art und Weise dann gesteuert werden muss. Und das, was ich jetzt gesagt habe, also über die Störungen durch Staubteilchen, durch Licht und durch den Sonnenwind, ja, das gilt natürlich für die gesamte hochkomplizierte Elektronik, die in so einem großen Raumschiff drin ist, ganz genauso. Heute ist es ja so, dass wir mit den Technologien, die wir hier unten auf der Erde verwenden, und so sind ja die Lichtsegel zum Beispiel im Labor auch schon getestet worden, die können wir im Weltraum gar nicht verwenden, weil die Strahlung da draußen so dramatisch ist, dass die elektrischen Leitungen einfach kaputt gemacht werden. Die intensiven Schaltungen werden zerstört. Aber ich bin fest davon überzeugt, mit Licht zu segeln ist die Variante, um tatsächlich aus dem Sonnensystem rauszukommen und endlich in den Weltall, ins Weltall zu reisen. Und Sie wissen ja, Reisen war früher ein Vergnügen. Heute ist es ein Gewerbe.